Und dieses Märchen... Das Märchen heißt Susi Sorglos. Susi Sorglos sitzt zu Hause und föhnt ihr Haar. Schabadu und Schabada. Und ihr Mann arbeitet bei VW in Wolfsburg am Fließband. Und er ist so recht glücklich darüber, dass er bei VW am Fließband arbeiten darf. Denn er weiß, jeder vierte in der Bundesrepublik hergestellte Volkswagen ist ein Auto. Und das ist schön. Denn mittlerweile gibt es verbesserte, humane, menschliche Arbeitsbedingungen am Fließband. Es gibt bunte Schraubenzieher. Und darüber freut sich Susi Sorglos und sitzt jetzt zu Hause und föhnt ihr Haar mit einem Föhn. Und wie sie so dröhnt und föhnt, da sagt plötzlich jemand: Hallo. Hallo, Susi. Hey, sagt Susi sorglos. Hey, wer spricht denn da? Ich. Wer ist ich? Ich, dein Föhn. Mein Föhn kann sprechen? Genau. Das ist aber schön, mein lieber Föhn. Du Susi. Ja? Ich liebe dein goldenes Haar. Ja, ja. Wie schön du das sagst, mein lieber Föhn. Und Susi sorglos streicht sich durch ihr goldenes Haar. Du Susi. Ja, Föhni? Kannst du mir einen Gefallen tun? Selbstverständlich. Bitte küss mich. Ich bin ein verzauberter Königssohn. Und wenn du mich küsst, werde ich mich wieder in einen Königssohn zurückverwandeln. Wenn's weiter nichts ist, sagt Susi sorglos und küsst den Föhn, dass es nur so eine Freude ist. Und auf einmal hat Susi sorglos einen Rasierapparat in der Hand. Ja, liebe Kinder. Der Föhn hatte gelogen. Er war gar kein verzauberter Königssohn, sondern nur ein verzauberter Rasierapparat. Aber das machte Susi sorglos nichts aus. Sie ließ sich einen Damenbart wachsen und beide lebten glücklich bis an ihr seliges Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, rasieren sie sich noch heute. Thank you.